Abschnitt 5 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1, von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 5. Die Musketiere des Königs und die Leibwache des Herrn Kardinal. D'Artagnan kannte niemand in Paris. Er ging daher nach dem bestimmten Orte, ohne einen Sekundanten mitzubringen, entschlossen, sich mit denen zu begnügen, welche sein Gegner gewählt haben würde. Überdies war es ausdrücklich seine Absicht, offen, aber zugleich ohne Schwäche, jede Entschuldigung auszusprechen. Er fürchtete, es könnte dieses Duell zur Folge haben, was gewöhnlich die Folge einer Angelegenheit dieser Art ist, wenn sich ein junger und kräftiger Mann mit einem verwundeten und geschwächten Gegner schlägt. Überwunden verdoppelt er den Triumph seines Widersachers. Als Sieger wird er der Pflichtvergessenheit und eines leichten Mutes angeklagt. Wenn wir den Charakter unseres Abenteurers nicht schlecht geschildert haben, so kann es den Lesern nicht entgangen sein, dass D'Artagnan durchaus kein gewöhnlicher Mensch war. Während er sich stets wiederholte, sein Tod müsste unvermeidlich sein, ergab er sich durchaus nicht darein, ganz geduldig zu sterben, wie ein anderer, mindermutiger Mensch an seiner Stelle getan haben würde. Er zog die verschiedenen Charaktere derjenigen in Betracht, mit welchen er sich schlagen sollte, und fing an, seine Lage klarer zu durchschauen. Durch die loyalen Entschuldigungen, die er auszusprechen gedachte, hoffte er sich aus Athos, dessen vornehmes Aussehen und stolze Miene ihm ungemein gefielen, einen Freund zu machen. Er schmeichelte sich, Porthos mit dem Wehrgehänge-Abenteuer einzuschüchtern, dass er, wenn er nicht auf der Stelle getötet würde, jedermann erzählen könnte. Und eine solche Erzählung, sagte er sich, müsste, auf eine geschickte Weise verbreitet, Porthos in höchstem Maße lächerlich machen. Vor dem duckmäuserischen Aramis war ihm nicht besonders bange, und wenn er bis zu ihm käme, so meinte er, es würde ihm wohl gelingen, ihn ganz und gar abzufördern, oder wenigstens, wie es Cäsar gegen die Soldaten des Pompeius empfohlen hatte, durch tüchtige Hiebe in das Gesicht für immer die Schönheit zugrunde richten, auf die er so stolz war. Dann besaß D'Artagnan jenen unerschütterlichen Grundstock von Entschlossenheit, den in seinem Gemüte die Ermahnungen seines Vaters gebildet hatten, welche darauf hinausliefen, dass er von niemand außer von dem König, dem Kardinal und von Herrn von Treville etwas dulden sollte. Er flog also mehr als er ging nach dem Kloster der Karmeliterbarfüßer, einem Gebäude ohne Fenster, das an unfruchtbaren Wiesen einem Zusatze zu dem Pré-au-Clair lag und von Leuten, welche keine Zeit zu verlieren hatten, gewöhnlich zu Zweikämpfen benützt wurde. Als D'Artagnan auf dem kleinen Grundgebiete ankam, das sich am Fuße des Klosters ausdehnte, wartete Athos erst seit 5 Minuten und es schlug gerade Mittag. Er war also pünktlich wie die Samaritanerin und der strengste Kasuist in Beziehung auf Duelle hätte nichts zu bemerken gehabt. Athos, welcher noch immer grausam an seiner Wunde litt, obgleich sie um 9 Uhr von dem Chirurgen des Herrn von Treville verbunden worden war, saß auf einem Brunnen und erwartete seinen Gegner mit der ruhigen Haltung und der würdigen Miene, die ihn nie verließ. Bei dem Anblick von D'Artagnan stand er auf und ging ihm höflich einige Schritte entgegen. Dieser näherte sich seinem Widersacher, den Hut in der Hand. »Mein Herr«, sagte Athos, »ich habe 2 von meinen Freunden benachrichtigen lassen, die mir als Sekundanten dienen werden. Aber diese 2 Freunde sind noch nicht eingetroffen. Ich wundere mich, dass sie zögern, denn es ist sonst nicht ihre Gewohnheit.« »Ich meines Teils habe keinen Sekundanten, mein Herr«, erwiderte D'Artagnan. denn erst gestern in Paris eingetroffen, kenne ich hier niemand außer Herrn von Treville, dem ich durch meinen Vater empfohlen worden bin, welcher sich zu seinen Freunden zu zählen die Ehre hat.« Athos überlegte einen Augenblick. »Ihr kennt nur Herrn von Treville?« fragte er. »Ja, mein Herr, ich kenne nur ihn.« »Ei denn«, fuhr Athos halb mit sich selbst, halb zu D'Artagnan sprechend fort, »wenn ich euch töte, werde ich das Ansehen eines Kinderfressers haben.« »Nicht zu sehr, mein Herr«, erwiderte D'Artagnan mit einer Verbeugung, der es nicht an Würde mangelte, »nicht zu sehr, da ihr mir die Ehre erweist, den Degen gegen mich mit einer Wunde zu ziehen, die euch sehr belästigen muss. Sie ist mir auf mein Wort sehr lästig, und ich muss euch sagen, ihr habt mir sehr wehe getan. Aber ich werde die linke Hand nehmen, was unter solchen Umständen meine Gewohnheit ist. Glaubt nicht, dass ich euch eine Gnade gewähre, denn ich stoße gleichmäßig mit beiden Händen. Ja, ihr seid sogar im Nachteil. Ein Linker ist sehr unbequem für Leute, die nicht zuvor davon in Kenntnis gesetzt sind. Ich bedauere daher ungemein, euch diesen Umstand nicht früher mitgeteilt zu haben.« »Mein Herr«, sagte D'Artagnan, sich abermals verbeugend, »ihr seid in der Tat von einer Höflichkeit, wofür ich euch im höchsten Maße Dank weiß.« »Ihr macht mich verlegen«, erwiderte Athos mit seiner edelmännischen Miene. »Ich bitte, sprechen wir von etwas anderem, wenn es euch nicht unangenehm ist.« »Ah, Gottesblut! Wie habt ihr mir wehgetan? Die Schulter brennt mir.« »Wenn ihr mir erlauben wollt«, sagte D'Artagnan schüchtern. »Was denn, mein Herr?« »Ich besitze einen Wunderbalsam für Wunden, einen Balsam, den mir meine Mutter gegeben hat und von dem ich an mir selbst eine Probe gemacht habe.« »Nun denn?« »Nun denn, ich bin überzeugt, dass dieser Balsam euch in weniger als 3 Tagen heilen würde. Und nach Ablauf dieser 3 Tage, mein Herr, wäre es mir immer eine große Ehre, euch zu Diensten zu stehen.« D'Artagnan sprach diese Worte mit einer Einfachheit, die seinen höflichen Sitten Ehre machte, ohne seinem Mute Eintrag zu tun. »Bei Gott, mein Herr«, sagte Athos, »das ist ein Vorschlag, der mir gefällt. Nicht, als ob ich ihn annehmen würde, aber auf eine Meile erkennt man daran den Edelmann. So sprachen und handelten die Tapfern in der Zeit von Karl dem Großen, nach denen jeder Kavalier sich zu formen suchen muß. Leider befinden wir uns nicht mehr in der Zeit dieses großen Kaisers. Wir leben in der Zeit des Herrn Kardinals, und in 3 Tagen von heute an erführe man, so gut das Geheimnis auch bewahrt sein mag, dass wir uns schlagen sollen, und man würde sich unserem Kampfe widersetzen. Ei den Teufel, diese faulen Burschen kommen nicht!« »Wenn ihr Eile habt, mein Herr«, sagte D'Artagnan zu Athos mit derselben Einfachheit, mit der er ihm einen Augenblick vorher das Duell um 3 Tage zu verschieben den Vorschlag gemacht hatte, »wenn ihr Eile habt und es euch gefällig wäre, mich sogleich abzufördern, so legt euch, ich bitte, keinen Zwang an.« »Abermals ein Wort, das mir gefällt«, sprach Athos mit einem anmutigen Zeichen des Kopfes gegen D'Artagnan. »Er ist kein Mensch ohne Geist und ist sicherlich ein Mann von Herz«, dachte er. »Mein Herr, ich liebe die Leute von eurem Schlage und sehe, dass ich, wenn wir einander nicht töten, später ein großes Vergnügen an eurer Unterhaltung finden werde. Wir wollen diese Herren abwarten, denn ich habe Zeit genug, und so wird es pünktlicher sein. Ah, ich glaube, da kommt einer.« Am Ende der Rue de Vaugirard erschien wirklich der riesige Porthos. »Wie?« rief D'Artagnan. »Euer erster Zeuge ist Herr Porthos?« »Ja, ist euch dies etwa unangenehm?« »Nein, keineswegs.« »Und hier ist der zweite.« D'Artagnan wandte sich nach der von Athos bezeichneten Seite und erkannte Aramis. »Wie?« rief er mit einem noch mehr verwunderten Tone. »Euer zweiter Zeuge ist Herr Aramis?« »Allerdings. Wisst ihr nicht, dass man nie einen von uns ohne den andern sieht und dass man uns bei den Musketieren wie bei den Leibwachen, bei Hofe wie in der Stadt, Athos, Porthos und Aramis oder die drei Unzertrennliche nennt? Da ihr jedoch von Dax oder von Por kommt, von Tarb, sagte D'Artagnan. So ist es euch erlaubt, diese Dinge nicht zu wissen, sprach Athos. Meiner treu, erwiderte D'Artagnan, man nennt euch mit Recht so. Und mein Abenteuer, wenn es einiges Aufsehen macht, wird wenigstens beweisen, dass eure Verbindung nicht auf Kontrasten beruht. Während dieser Zeit kam Porthos näher und begrüßte Athos mit der Hand. Dann blieb er, sich gegen D'Artagnan umwendend, sehr erstaunt stille stehen. Beiläufig bemerken wir, dass er sein Wehrgehänge gewechselt und seinen Mantel abgelegt hatte. »Ach, ach«, rief er, »was ist das?« »Mit diesem Herrn schlage ich mich«, sprach Athos und deutete mit der Hand auf D'Artagnan. »Ich schlage mich ebenfalls mit ihm«, sagte Porthos. »Aber erst um 1 Uhr«, erwiderte D'Artagnan. »Und ich schlage mich auch mit diesem Herrn«, sagte Aramis, der in diesem Augenblick herankam. »Aber erst um 2 Uhr«, entgegnete D'Artagnan mit derselben Ruhe. »Doch sage mir, aus welchem Grunde schlägst du dich, Athos?«, fragte Aramis. »Meiner treu, ich weiß es nicht. Er hat mir an der Schulter wehe getan. Und du, Porthos?« »Meiner treu, ich schlage mich, weil ich mich schlage«, antwortete Porthos errötend. Athos, dem nichts entging, sah, wie sich ein feines Lächeln über die Lippen des Gascogners hinzog. »Wir haben einen Streit über den Putz gehabt«, sagte der junge Mann. »Und du, Aramis?«, fragte Athos. »Ich schlage mich wegen eines theologischen Punktes«, antwortete Aramis und gab zugleich D'Artagnan ein Zeichen, durch das er ihn bat, die Ursache ihres Duells geheim zu halten. Athos sah ein zweites Lächeln über die Lippen von D'Artagnan schweben. »In der Tat«, sagte Athos. »Ja, ein Punkt über den heiligen Augustin, über welchen wir verschiedener Meinung sind«, erwiderte der Gascogner. »Das ist entschieden ein Mensch von Geist«, murmelte Athos. »Und nun, da ihr beisammen seid, meine Herren«, sagte D'Artagnan, »erlaubt mir, meine Entschuldigungen vorzutragen.« Bei dem Worte Entschuldigungen zog eine Wolke über die Stirne von Athos hin, ein hochmütiges Lächeln glitt über die Lippen von Porthos und ein verneinendes Zeichen war die Antwort von Aramis. »Ihr versteht mich nicht, meine Herren«, sagte D'Artagnan, sein Haupt, auf welchem in diesem Augenblick ein Sonnenstrahl spielte, der die feinen, kecken Linien vergoldete, hoch aufrichtend. »Ich bitte euch um Vergebung, falls ich nicht imstande sein sollte, meine Schuld an alle drei abzutragen. Denn Herr Athos hat das Recht, mich zuerst zu töten, was eurer Schuldforderung, Herr Porthos, viel von ihrem Werte benimmt und die eurige, Herr Aramis, beinahe zunichte macht. Und nun, meine Herren, wiederhole ich, entschuldigt mich, aber nur in dieser Beziehung und ausgelegt.« Bei diesen Worten und mit der ritterlichsten Gebärde, die man sehen konnte, zog D'Artagnan seinen Degen. Das Blut war ihm in den Kopf gestiegen, und er hätte in diesem Augenblick seinen Degen gegen alle Musketiere des Königreichs gezogen, wie er es gegen Athos, Porthos und Aramis tat. Es war 11:45 Uhr. Die Sonne stand in ihrem Zenit, und die zum Schauplatz des Zweikampfes gewählte Stelle war völlig ihrer Glut ausgesetzt. »Es ist sehr warm«, sagte Athos, ebenfalls seinen Degen ziehend, »und dennoch kann ich mein Wams nicht ablegen. Ich habe soeben gefühlt, dass meine Wunde blutet, und ich müsste den Herrn zu belästigen fürchten, wenn ich ihn Blut sehen ließe, dessen Ausstrom er nicht selbst veranlasst hätte.« »Das ist wahr, mein Herr«, sagte D'Artagnan, »und ich versichere euch, dass ich, mag der Ausstrom durch mich oder durch einen anderen veranlasst sein, stets mit Bedauern das Blut eines so braven Edelmannes sehen werde. Ich werde mich also ebenfalls im Wams schlagen.« »Vorwärts«, rief Porthos. »Genug der Artigkeiten. Bedenkt, dass wir warten, bis die Reihe an uns kommt.« »Sprecht für euch allein, Porthos, wenn ihr solche Ungereimtheiten vorzubringen habt«, unterbrach ihn Aramis. »Ich, was mich betrifft, ich finde die Dinge, die sich diese Herren sagen, sehr gut gesagt und ganz zweier Edelleute würdig.« »Wenn es beliebt, mein Herr«, sprach Athos, sich auslegend. »Ich erwartete eure Befehle«, entgegnete D'Artagnan, den Degen kreuzend. Aber die zwei Raufdegen hatten kaum bei ihrer Berührung geklirrt, als eine Korporalschaft von den Leibwachen seiner Eminenz, befehligt von Herrn von Jussac, sich an der Ecke des Klosters zeigte. »Die Leibwachen des Kardinals«, riefen zugleich Porthos und Aramis. »Den Degen in die Scheide, meine Herren, den Degen in die Scheide!« Aber es war zu spät. Man hatte die zwei Kämpfenden in einer Stellung gesehen, welche keinen Zweifel an ihren Absichten zuließ. »Holla!« rief Jussac, indem er gegen sie zurückte und seinen Leuten ein Zeichen gab, dasselbe zu tun. »Holla, Musketiere! Man schlägt sich also hier! Und die Edikte, wie steht es damit?« »Ihr seid sehr edelmütig, meine Herren Garden«, sagte Athos voll Groll, denn Jussac war einer von den Angreifern zwei Tage vorher. »Wenn wir sehen, dass ihr euch schlagt, so stehe ich euch dafür, dass wir uns wohl hüten werden, euch daran zu hindern. Lasst uns also gewähren, und ihr sollt ein Vergnügen haben, das euch gar keine Mühe kostet.« »Meine Herren«, entgegnete Jussac, »zu meinem größten Bedauern erkläre ich euch, dass dies unmöglich ist. Unsere Pflicht geht allem vor. Steckt ein, wenn es euch beliebt, und folgt uns.« »Mein Herr«, sprach Aramis, Jussac parodierend, »mit größtem Vergnügen würden wir eurer freundlichen Einladung Folge leisten, wenn es von uns abhinge. Aber leider ist dies unmöglich. Herr von Treville hat es uns verboten. Geht also eures Weges, das ist das Beste, was ihr tun könnt.« Dieser Spott brachte Jussac außer sich. »Wir greifen euch an«, sprach er, »wenn ihr nicht gehorcht.« »Sie sind ihrer fünf«, sagte Athos mit leiser Stimme, »und wir sind nur zu drei. Wir werden abermals geschlagen und müssen hier sterben, denn ich erkläre, dass ich besiegt nicht vor dem Kapitän erscheine.« Athos, Porthos und Aramis traten sogleich näher zueinander, während Jussac seine Leute in Linie stellte. Dieser einzige Augenblick genügte für D'Artagnan, seinen Entschluss zu fassen. War dies eines von den Ereignissen, welche über das Leben eines Menschen entscheiden, so war eine Wahl zwischen dem König und dem Kardinal zu treffen, und hatte er gewählt, so musste er dabei beharren. Sich schlagen hieß dem Gesetze ungehorsam sein, hieß seinen Kopf wagen, hieß mit einem Male sich einen Minister zum Feinde machen, der mächtiger war als der König selbst. Dies begriff der junge Mann, und wir haben zu seinem Lobe zu erwähnen, dass er nicht eine Sekunde zögerte. Er wandte sich gegen Athos und seine Freunde und sagte, »Ich habe an euren Worten, wenn es erlaubt ist, etwas auszusetzen. Ihr sagtet, ihr wäret nur zu drei, doch mir scheint es, wir sind unserer vier.« »Aber ihr gehört nicht zu den Unsern«, sprach Porthos. »Allerdings«, entgegnete D'Artagnan, »nicht dem Gewande, aber dem Gemüte nach. Mein Herz ist das eines Musketiers. Das fühle ich wohl, meine Herren, und das reißt mich fort.« »Entfernt euch, junger Mann«, rief Jussac, der ohne Zweifel aus seinen Gebärden und dem Ausdrucke seines Gesichtes die Absicht von D'Artagnan erraten hatte. »Ihr könnt euch zurückziehen, wir erlauben es. Rettet eure Haut, geht geschwinde.« D'Artagnan wich nicht von der Stelle. »Ihr seid entschieden ein herrlicher Junge«, sagte Athos und drückte dem Gascogner die Hand. »Vorwärts, vorwärts, entschließen wir uns«, sprach Jussac. »Auf«, sagten Porthos und Aramis, »wir müssen etwas tun.« »Der Herr ist voll Edelmut«, sprach Athos. Alle drei zogen die Jugend von D'Artagnan in Betracht und fürchteten seine Unerfahrenheit. »Wir werden unserer nur drei sein, wovon der eine verwundet, nebst einem Kinde, und man wird nichtsdestoweniger sagen, wir wären vier Männer gewesen.« »Ja, aber zurückweichen«, entgegnete Porthos. »Das ist schwierig«, sagte Athos. »Es ist unmöglich«, bemerkte Aramis. D'Artagnan begriff ihre Unentschlossenheit. »Meine Herren, stellt mich immerhin auf die Probe«, rief er. »Und ich schwöre euch bei meiner Ehre, dass ich nicht von dieser Stelle gehen will, wenn wir besiegt sind.« »Wie heißt ihr, mein Braver?«, sagte Athos. »D'Artagnan, mein Herr.« »Nun wohl, Athos, Porthos, Aramis und D'Artagnan, vorwärts«, rief Athos. »Gut, meine Herren, ihr habt euch entschieden«, rief Jussac zum dritten Mal. »Es ist geschehen«, entgegnete Athos. »Und was gedenkt ihr zu tun?«, fragte Jussac. »Wir werden die Ehre haben, euch anzugreifen«, antwortete Aramis, indem er mit der einen Hand den Hut lüpfte und mit der anderen den Degen zog. »Ach, ihr leistet Widerstand«, rief Jussac. »Gottesblut, darüber wundert ihr euch?« Und die neuen Kämpfer stürzten gegeneinander mit einer Wut los, welche eine gewisse Methode nicht ausschloss. Athos nahm einen gewissen Cahusac, den Liebling des Kardinals, auf sich. Porthos hatte Biscarat gegen sich und Aramis sah sich zwei Feinden gegenübergestellt. D'Artagnan hatte gegen Jussac zu kämpfen. Das Herz des jungen Gascogners schlug, dass es ihm beinahe die Brust zersprengte. Nicht aus Furcht, denn davon hatte er keinen Schatten, sondern aus Eifer. Er kämpfte wie ein wütender Tiger, drehte sich 10-mal um seinen Gegner und veränderte 20-mal seine Stellungen und sein Terrain. Jussac war, wie man es damals nannte, ein Freund der Klinge und hatte viel Übung. Aber nur mit der größten Mühe vermochte er sich gegen einen Widersacher zu wehren, der rasch und behende alle Augenblicke von den Regeln der Kunst abging, von allen Seiten zugleich angriff, während er dabei als ein Mensch parierte, der die größte Achtung für seine Oberhaut hegt. Endlich verlor Jussac bei diesem Streite die Geduld. Wütend darüber, dass er von einem Menschen im Schache gehalten wurde, den er für ein Kind angesehen hatte, erhitzte er sich und fing an, sich Blößen zu geben. D'Artagnan, der in Ermangelung der Praxis eine tiefe Theorie besaß, verdoppelte seine Tätigkeit. Jussac wollte der Sache ein Ende machen und führte einen furchtbaren Streich nach seinem Gegner. Aber dieser parierte prim, und während Jussac sich wieder erhob, stieß er ihm, einer Schlange ähnlich unter seinem Stahle hingleitend, den Degen durch den Leib. Jussac fiel wie eine träge Masse zu Boden. D'Artagnan warf nun einen raschen, unruhigen Blick auf das Schlachtfeld. Aramis hatte bereits einen von seinen Gegnern getötet, aber der andere bedrängte ihn lebhaft. Doch war Aramis in einer guten Stellung und er konnte sich noch verteidigen. Biscarat und Porthos hatten gleichzeitig gegeneinander gestoßen. Porthos hatte einen Degenstich durch den Arm und Biscarat einen durch den Schenkel bekommen. Aber da weder die eine noch die andere Wunde bedeutend war, so fochten sie nur mit umso größerer Erbitterung. Abermals von Cahusac verwundet, erbleichte Athos sichtbar, doch er wich nicht einen Fuß breit zurück. Er hatte nur den Degen in eine andere Hand genommen und schlug sich jetzt mit der linken. D'Artagnan konnte nach den Duellgesetzen jener Zeit einem beistehen. Während er mit den Augen denjenigen von seinen Gefährten aufsuchte, der seiner Hilfe bedürfte, erhaschte er einen Blick von Athos. Dieser Blick war in hohem Grade beredt. Athos wäre lieber gestorben, als dass er um Hilfe gerufen hätte, aber er konnte blicken und mit dem Blicke Unterstützung fordern. D'Artagnan erriet ihn, machte einen furchtbaren Sprung und fiel Cahusac mit dem Rufe in die Seite: »Gegen mich, mein Herr Garde, oder ich töte euch!« Cahusac wandte sich um. Es war die höchste Zeit. Athos, den sein außerordentlicher Mut allein aufrecht hielt, fiel auf ein Knie. »Gottes Blut!« rief er D'Artagnan zu. »Tötet ihn nicht, junger Mann, ich bitte euch. Ich habe eine alte Geschichte mit ihm abzumachen, wenn ich geheilt bin. Entwaffnet ihn nur, bindet ihm den Degen. Das ist es, gut, sehr gut.« Dieser Ausruf wurde Athos durch den Degen von Cahusac entrissen, welcher 20 Fuß hinaussprang. D'Artagnan und Cahusac stürzten zugleich auf ihn zu, der eine, um ihn wieder zu ergreifen, der andere, um sich desselben zu bemächtigen. Aber D'Artagnan kam als der Behendere zuerst an Ort und Stelle und setzte seinen Fuß darauf. Cahusac lief nach demjenigen von den Garden, welchen Aramis getötet hatte, bemächtigte sich seines Degens und wollte gegen D'Artagnan zurückgehen. Aber auf seinem Wege begegnete er Athos, der während dieser Pause von einem kurzen Augenblick, die ihm D'Artagnan verschaffte, Atem geschöpft hatte und aus Furcht, D'Artagnan könnte ihm seinen Feind töten, den Kampf wieder beginnen wollte. D'Artagnan begriff, dass es eine Unhöflichkeit wäre, Athos nicht gewähren zu lassen. Nach einigen Sekunden stürzte Cahusac wirklich, die Gurgel von einem Degenstiche durchbohrt, nieder. In diesem Augenblick setzte Aramis seinem niedergeworfenen Feinde den Degen auf die Brust und nötigte ihn, um Gnade zu bitten. Nun blieben noch Porthos und Biscarat übrig. Porthos gab, während er sich schlug, tausenderlei Prahlereien preis, fragte Biscarat, wie viel Uhr es wohl sein möchte, und beglückwünschte ihn wegen der Kompanie, welche sein Bruder bei dem Regiment Navarra bekommen hatte. Aber unter diesen Spöttereien gewann er nichts. Biscarat war einer von jenen Eisenmännern, welche nur fallen, wenn sie getötet sind. Es musste indessen ein Ende gemacht werden. Die Wache konnte kommen und alle Kämpfer, Verwundete oder Nicht-Verwundete, Royalisten oder Kardinalisten, verhaften. Athos, Aramis und D'Artagnan stellten sich um Biscarat und forderten ihn auf, sich zu ergeben. Obgleich allein gegen alle und mit einem Degenstich durch den Schenkel, wollte Biscarat standhalten. Aber Jussac, der sich auf seinen Ellenbogen erhoben hatte, rief ihm zu, er solle sich ergeben. Biscarat war ein Gascogner wie D'Artagnan. Er stellte sich taub, bezeichnete zwischen zwei Paraden eine Stelle auf dem Boden und sagte, einen Vers der Bibel parodierend: »Hier wird Biscarat sterben, der einzige von denen, die bei ihm sind.« »Aber sie sind ihrer 4 gegen dich. Endige, ich befehle es dir.« »Ach, wenn du es befiehlst, dann ist es etwas anderes«, erwiderte Biscarat. »Da du mein Brigadier bist, so muss ich dir gehorchen.« Und einen Sprung rückwärts machend, zerbrach er seinen Degen, um ihn nicht übergeben zu müssen, warf die Stücke über die Klostermauer und kreuzte, ein kardinalistisches Lied pfeifend, die Arme über der Brust. Der Mut wird immer geachtet, selbst bei einem Feinde. Die Musketiere begrüßten Biscarat mit ihren Degen und steckten diese wieder in die Scheide. D'Artagnan tat dasselbe und trug dann, unterstützt von Biscarat, welcher allein aufrecht geblieben war, Jussac, Cahusac und denjenigen von den Gegnern von Aramis, welcher nur eine Wunde bekommen hatte, unter die Klosterhalle. Der vierte war, wie gesagt, tot. Dann zogen sie an der Glocke und wanderten, nachdem vier Degen über fünf den Sieg davongetragen hatten, freudetrunken nach dem Hotel von Herrn von Treville. Man sah sie Arm in Arm die ganze Breite der Straße einnehmen und jeden Musketier, dem sie begegneten, anrufend einhermarschieren, so dass am Ende ein wahrer Triumphzug daraus wurde. D'Artagnans Herz schwamm in Seligkeit. Er ging zwischen Athos und Porthos, die er sanft an seinen Leib drückte. »Wenn ich auch noch nicht wirklich Musketier bin«, sprach er zu seinen neuen Freunden, als er die Schwelle des Hotels von Herrn von Treville überschritt, »so bin ich doch jetzt wenigstens als Lehrling aufgenommen, nicht wahr?« Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Fini im Oktober 2025.